Viel Glück. Vergiss ihn. Danke. Gäbe noch eine Möglichkeit, deine Gefühle Brenda gegenüber aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Wir können es mit Hypnose versuchen. Aha. Nicht ganz.